Übungstest zur Vorbereitung auf die Prüfung Start Deutsch 2. Aufgabe 3. Hören Sie ein Gespräch auf der Straße. Ordnen Sie die Erläuterungen den Personen zu. Sie hören den Text zweimal. Matthias, hallo, Matthias. Eva, was machst du denn hier? Ich wohne hier in Berlin in der Kolonnenstraße. Und du? Ich dachte, du wohnst noch in Stuttgart. Nein, seit Samstag wohne ich auch hier. Ich bin von Stuttgart nach Berlin umgezogen, weil ich eine Stelle bei der Computerfirma No Limits bekommen habe. Das ist ja lustig. Ich arbeite auch bei dieser Firma. Wenn du auch in der Nähe wohnst, dann können wir morgens zusammen zur Arbeit fahren. Ja, gern. Ich möchte aber mit dem Fahrrad fahren. Ich auch. Ich habe nicht so viel Zeit, Sport zu treiben. Deshalb finde ich es schön, dass es hier so viele Fahrradwege gibt und ich mit dem Fahrrad überall hinfahren kann. Außerdem gehe ich zweimal pro Woche schwimmen. Ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer und habe manchmal ganz heftige Rückenschmerzen. Dann tut das Schwimmen sehr gut. Ja, das glaube ich dir. Aber ich will nicht klagen. Die Arbeit ist recht interessant. Und in meiner Abteilung arbeiten viele junge Leute. Die Stimmung ist normalerweise sehr gut. Der Chef ist manchmal ein bisschen gestresst, aber er ist eigentlich auch ganz nett. Unternehmt ihr auch nach der Arbeitszeit etwas zusammen? Meistens gehen wir nach der Arbeit noch etwas trinken. Kollegen mit Kindern kommen natürlich nur selten mit, aber wir, die wir keine Kinder haben, unternehmen recht viel zusammen. Zum Beispiel organisieren wir jedes Jahr eine kleine Betriebsreise. Ich sage wir, aber eigentlich werden die Reisen von meiner besten Freundin Laura organisiert. Letztes Jahr waren wir 5 Tage in Polen. Es war wunderschön. Das klingt sehr gut. Die Firma wird mir bestimmt gefallen. Hoffentlich wird der Chef mit mir zufrieden sein. Apropos Arbeit. Kennst du zufällig eine gute Sprachschule hier? Ich muss einen Englischkurs machen. Ich werde diese Sprache auf Arbeit brauchen und ich habe sie seit dem Gymnasium nicht mehr gesprochen. Am Anfang habe ich auch einen Englischkurs belegt. Ich hatte aber einen Privatlehrer und war nicht in einer Sprachschule. Ist das nicht viel teurer als ein Gruppenkurs? Nein, es war nicht so teuer. Mein Lehrer war ein sehr netter Engländer. Er hat 20 Euro pro Stunde genommen, glaube ich. Ich kann dir gerne seine Adresse und Telefonnummer geben. Das wäre super. Danke.